Darum bekämpfte die Romkirche das Runenwissen. Darum merzte sie jede Runenkenntnis aus. Darum nannte sie die Runenmagie Teufelswerk, weil sie, die Romkirche, die Germanen nur so waffenlos, haltlos, widerstandsunfähig machen konnte. Nur so konnte die Romkirche einen Buchstabengott, einen Dogmengott, der in Rom fabriziert wurde, in Germanien einführen und den wahren Gott, der in der Runenübung durch den freien Germanen wirkte, unwirksam machen. Aber dessen seien wir uns klar. Schon vor dem Eindringen der Römer, erst als Kriegsleute, dann aber als das nicht mehr ging, als Missionare und Heilsbringer, muss die Runenkenntnis in Deutschland, muss die Kenntnis des Volkes in der Runengymnastik wohl schon zurückgegangen sein, wohl schon von einer germanischen Priesterkaste bekämpft oder dem Volke vorenthalten sein. Immer haben ja Priesterorganisationen dasselbe Bestreben, verdummen und herrschen. So muss schon vor dem Einbrechen des Römertums in caesaristischem und später in christlichem Gewande ein Rückgang des alten Wissens, der Einigkeit und der Runenabwehrkräfte in Germanien um sich gegriffen haben. Sonst wäre es dem Süden unmöglich gewesen, mit Gewalt und Lüge im Norden den Sieg zu erringen. Nur wenn eine Rasse, nur wenn ein Volk von seinen Führern verdummt, unselbstständig, abhängig, geistig und seelisch wehrlos im Einzelnen wird, kann es durch Gewalt und Lüge besiegt werden. Jegliche Gesundung eines Volkes muss beim Einzelnen beginnen. Sind die Zellen eines Körpers gesund, so ist auch der Körper gesund. Nur darin, dass ein jeder Mann, dass eine jede Frau in allen germanischen Ländern wieder den Vollbesitz aller geistigen, seelischen und körperlichen Fähigkeiten sich erringt, liegt die persönliche Erlösung sowie die Errettung der ganzen germanischen Rasse vor dem Untergang. Nur wenn Runenkenntnis wieder Allgemeingut, Runenübungen tägliches Werk wird, kann der Einzelne und die Einzelne, können wir alle, nicht nur eine Mauer um uns bilden, die uns schützt, sondern auch den Run, die Ansturmkräfte, die die Erde gestalten werden, nach unserer Einsicht und nach unserem Willen zum Heil aller. Wir stehen an der Weltenwende. Wir stehen, du selbst stehst am Scheideweg. Wir verlassen uns nicht auf kosmisch bedingte Weltzeitperioden. Was nützen sie uns, wenn wir sie nicht auszunützen verstehen? Nach etwa 12.000 Jahren treten nun wieder die Runen an dich heran. Du kannst anhand dieser Bücher lernen, wie du den Run bildest. Deine Vorfahren mahnen. Sie wollen erlöst werden durch dich. Die Gegenwart entscheidet über dein Sein oder Nichtsein. Deine Nachkommen erwarten von dir, dass du den Weg bereitest. Entscheide dich recht. In deine Hand ist eine große Entscheidung gelegt. Du brauchst nicht mehr Opfer des Zufalls, Narr des Schicksals zu sein. Du kannst bewusst an deinem Werden wirken. Du wirst nach deinem Willen die Zukunft meistern. Du wirst mit den höchsten Geistern in einer Reihe stehen durch Runen.